Sie stand vor mir, wie mein Name an der Tür. Sie stand vor mir. Schlagertime. Tiefe Sonne. Sonne. Scheiße. Sonne und du. Die Sonne hat mich verbrannt. Ich bin ein verbranntes Kind. Die Sonne, sie hat mich verbrannt. Ich bin ein Feuermensch und alles, was ich brauche, bist du. Technokrat. Techno, Techno. Techno. Du und ich. Du und ich. Wir sind die Schlümpfe. Das ist jetzt lustig, lustig, lustig. Tralala. Lustig, lustig, tralala. Lustig, lustig, lustig sind wir. Lustig, so lustig. Lustig sind wir. So lustig. Ich hau mich weg. Lustig. No pop filter. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Lustig, lustig. Komm in unser Haus, Nikolaus, komm in unser Haus. Lustig, lustig, tra-la-la-la-la. Bald ist Nikolaus auf und da. Thank you. Ich liebe dich so sehr. Fünftausend. Lustig. Thank you. German Autobahn, German Autobahn. This is German Autobahn. Wicked, wicked. This is German Autobahn. Hello? One. Ha, Felicita. Let's go.